Diddy, du stinkendes Früchtchen, du. Frisch, mein zerstörte Klinke. Ein Boss in einsamer Nacht. Stink, erschreckt, du einsames Glück. Diddy, du, Bösling in allen Welten. Frisch zwischen Fliesen und Erschrecken. Diddy, so wahnsinnig.